Abschnitt 5 aus David Copperfield, Band 1, von Charles Dickens übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Kapitel, Teil 2. Ich entdeckte bald, dass sich Mrs. Gummidge nicht immer so angenehm machte, als man es nach dem Verhältnis, unter dem sie bei Mr. Peggotty wohnte, hätte erwarten sollen. Mrs. Gummidge war etwas reizbarer Natur und grämelte manchmal mehr, als den anderen Personen in einer so kleinen Wohnung angenehm war. Sie tat mir sehr leid, aber es gab Augenblicke, wo es angenehmer gewesen wäre, dachte ich, wenn Mrs. Gummidge ein eigenes Zimmer hätte, in das sie sich zurückziehen konnte, bis sie sich von ihrem Schmerz erholt. Mr. Peggotty ging manchmal in ein Wirtshaus, das die Firma »Das stille Vergnügen« führte. Ich merkte es durch seine Abwesenheit am zweiten oder dritten Tage meines Besuchs und daran, dass Mrs. Gummidge zwischen 8 und 9 Uhr immer nach der Schwarzwälder Uhr hinaufsah und sagte, er sei dort und sie habe es schon am Morgen gemerkt. Mrs. Gummidge war den ganzen Tag über sehr trübe gestimmt gewesen und war in Tränen ausgebrochen, als das Kamin so rauchte. »Ich bin ein armes, verlassenes Wesen«, sagte dabei Mrs. Gummidge, »und alles kommt mir in den Weg.« »Ach, es wird bald vorbei sein«, sagte Peggotty, »ich meine wieder unsere Peggotty, und außerdem ist es euch nicht unangenehmer als uns.« »Ich fühle es mehr«, sagte Mrs. Gummidge. »Es war ein kalter Tag und draußen wehte der Wind scharf und heftig.« Mrs. Gummidges Ecke am Kamin schien mir die wärmste und gemütlichste in der ganzen Stube zu sein, und ihr Stuhl war sicherlich der bequemste, aber sie befand sich heute nicht wohl darin. Sie klagte beständig über die Kälte, und zuletzt fing sie an zu weinen und sagte wieder, sie sei ein armes, verlassenes Wesen, und alles stehe ihr im Wege. »Es ist recht kalt«, sagte Peggotty, »das fühlt gewiss jeder.« »Ich fühle es mehr als andere Leute«, sagte Mrs. Gummidge. Ebenso war es bei Tische, wo Mrs. Gummidge immer unmittelbar nach mir bedient wurde, der als vornehmer Gast den Vorzug hatte. Die Fische waren klein und mager und die Kartoffeln ein wenig angebrannt. Wir erkannten alle an, dass das nicht besonders angenehm sei, aber Mrs. Gummidge sagte, sie fühle es mehr als wir und weinte wieder und gab ihre frühere Erklärung mit großer Bitterkeit zum Besten. Als daher Mr. Peggotty gegen 9 Uhr nach Hause kam, steckte die unglückliche Mrs. Gummidge in einer sehr bedrückten Stimmung in ihrer Ecke. Peggotty hatte wacker gearbeitet, Ham hatte ein paar große Wasserstiefeln ausgeflickt und ich hatte ihnen vorgelesen, während Emily an meiner Seite saß. Mrs. Gummidge hatte außer einigen vereinzelten Seufzern nichts von sich hören lassen und seit dem Tee die Augen nicht aufgeschlagen. »Nun, Kameraden«, sagte Mr. Peggotty, während er Platz nahm, »wie geht's?« Wir alle antworteten freundlich durch Wort oder Blick, außer Mrs. Gummidge, die über ihrem Strickstrumpf den Kopf schüttelte. »Wo fehlt's?« sagte Mr. Peggotty. »Nur frisch und munter, Alte.« Mrs. Gummidge schien nicht imstande zu sein, sich aufzumuntern. Sie zog ein altes schwarzseidenes Taschentuch hervor und wischte sich die Augen. Aber anstatt es wieder in die Tasche zu stecken, behielt sie es in der Hand und wischte sich noch einmal die Augen und legte es neben sich, um es immer bereit zu haben. »Wo fehlt's, Alte?« sagte Peggotty. »Nichts«, entgegnete Mrs. Gummidge. »Ihr kommt aus dem stillen Vergnügen, Daniel?« »Nun ja, ich war einen Augenblick im stillen Vergnügen«, sagte Mr. Peggotty. »Es tut mir leid, dass ich euch immer dorthin treibe«, sagte Mrs. Gummidge. »Treiben? Bei mir braucht's kein Treiben«, erwiderte Peggotty lachend. »Ich gehe nur zu gern hin.« »Sehr gern«, sagte Mrs. Gummidge, schüttelte mit dem Kopf und wischte sich die Augen. »Ja, ja, sehr gern. Es tut mir leid, dass ihr meinetwegen so gern hingeht.« »Wegen euch? Wegen euch gewiss nicht«, sagte Mr. Peggotty. »Glaubt nur kein Wort davon.« »Ja, ja, ich weiß es wohl«, rief Mrs. Gummidge. »Ich weiß, dass ich ein armes, verlassenes Wesen bin und dass mir nicht nur alles in den Weg tritt, sondern dass ich auch allen im Wege bin. Ja, ja, ich fühle mehr als andere Leute und ich zeige es mir. Das ist mein Unglück.« Während ich dies anhörte, konnte ich mich nicht enthalten zu denken, dass das Unglück auch noch andere Mitglieder der Familie außer Mrs. Gummidge treffe. Aber Mr. Peggotty machte keine Bemerkung dieser Art, sondern bat bloß Mrs. Gummidge noch einmal frisch und munter zu sein. »Ich bin nicht, wie ich sein möchte«, sagte Mrs. Gummidge. »Ich bin weit davon entfernt. Ich weiß, was ich bin. Mein Unglück hat mich unangenehm gemacht. Ich fühle mein Unglück. Das macht mich unangenehm. Ich wollte, es wäre nicht an dem, aber ich fühle es nun einmal. Ich wollte, ich könnte es vergessen, aber es geht nicht. Ich mache das Haus ungemütlich. Ich wundere mich nicht darüber. Ich habe den ganzen Tag lang eurer Schwester das Leben sauer gemacht und Master Davy dazu.« Hier wurde ich plötzlich weich und rief in großem Seelenschmerze ein lautes »Nein, nein, Mrs. Gummidge!« »Es ist gar nicht recht von mir«, sagte Mrs. Gummidge. »Es ist kein schöner Dank. Ich sollte lieber ins Armenhaus gehen und sterben. Ich bin ein armes, verlassenes Wesen und sollte mich hier lieber nicht unangenehm machen. Wenn alles mit mir konträr geht und ich allen konträr bin, so will ich auch konträr in meine Heimat gehen. Dandel, es ist besser, ich gehe ins Armenhaus und sterbe, damit ihr mich los seid.« Mrs. Gummidge entfernte sich mit diesen Worten und begab sich zu Bett. Als sie fort war, sah uns Mr. Peggotty, der bei jedem Worte die tiefste Teilnahme gezeigt hatte, der Reihe nach an, nickte mit dem Kopf und sagte mit einem Gesicht, auf dem sich immer noch die lebhafte Teilnahme ausprägte, flüsternd, »Sie hat an den Alten gedacht.« Ich verstand nicht recht, an was für einen Alten Mrs. Gummidge gedacht haben sollte, bis mir Peggotty, als sie mich zu Bett brachte, erläuterte, dass es der selige Mr. Gummidge sei und dass ihr Bruder es stets bei solchen Gelegenheiten als eine ausgemachte Wahrheit annehme und dass es stets einen rührenden Eindruck auf ihn mache. Noch in der Hängematte hörte ich ihn zu Ham sagen, »Die arme Frau!« »Sie hat an den Alten gedacht.« Und wenn Mrs. Gummidge während seines Dortseins in ähnlicher Stimmung war, was ein paar Mal geschah, so sagte er immer dasselbe zu ihrer Entschuldigung und stets mit dem aufrichtigsten Mitleid. So vergingen die 14 Tage rasch mit keiner anderen Veränderung als dem Wechsel in der Flutzeit, der auch die Stunden, zu welchen Mr. Peggotty und Ham ausgingen, veränderte. Wenn letzterer nichts zu tun hatte, begleitete er uns manchmal an den Hafen und zeigte uns die Boote und Schiffe und ein- oder zweimal fuhr er uns auf dem Meere spazieren. Ich weiß nicht, warum meistens ein an sich unbedeutendes Bild immer an einem Namen am längsten haften bleibt, obgleich ich glaube, dass dies bei den meisten Menschen hauptsächlich mit Erinnerungen aus der Kindheit der Fall ist. Ich höre oder lese nie den Namen Yarmouth, ohne an einen gewissen Sonntagsmorgen am Strande erinnert zu werden, wo die Glocken in die Kirche läuteten, die kleine Emily sich auf meine Schulter stützte, Ham in träger Behaglichkeit Steine ins Wasser fallen ließ und die Sonne draußen über dem Meere durch den dicken Nebel eben noch durchdrang und uns die Schiffe in unbestimmten Umrissen, als ob es ihre eigenen Schatten wären, zeigte. Endlich kam der Tag der Heimreise. Ich ertrug noch mannhaft die Trennung von Mr. Peggotty und Mrs. Gummidge, aber der Abschied von der kleinen Emily zerschnitt mir das Herz. Wir gingen Arm in Arm nach dem Wirtshause, wo der Fuhrmann ausspannte, und unterwegs versprach ich ihr zu schreiben. Dieses Versprechen löste ich später in Buchstaben ein, die größer waren als diejenigen, mit welchen man Vermietungsanzeigen zu schreiben pflegt. Das Scheiden griff uns sehr an, und wenn ich jemals in meinem Leben eine Leere gefühlt habe, so war es an diesem Tage. Die ganze Zeit meines Besuchs war ich undankbar gegen das mütterliche Haus gewesen und hatte wenig oder gar nicht daran gedacht. Aber kaum wendete ich meine Schritte ihm wieder entgegen, so wies auch vorwurfsvoll mein jugendliches Gewissen mit standhaftem Finger dorthin, und ich fühlte es auch an dem Bangen, das mich überkam, dass es meine Heimat und dass meine Mutter meine Trösterin und meine Freundin war. Diesen Gedanken fühlte ich immer mehr mit dem Fortschritt meiner Reise, so dass ich, je näher ich dem Ziele kam und je vertrauter mir die Umgebung wurde, desto lebhafter mich sehnte, nach Hause zu kommen und in ihre Arme zu eilen. Aber Peggotty, anstatt diesen Drang zu teilen, suchte ihn, obgleich sanft, zu unterdrücken und sah verlegen und verstimmt aus. Aber trotz ihres Bemühens und der Langsamkeit des Pferdes kamen wir doch nach Blunderstone Krähenhorst. Wie es noch vor mir steht an dem kalten, grauen Nachmittag mit dem dunklen, regendrohenden Himmel. Die Tür ging auf, und ich erwartete in meiner angenehmen Erregtheit halb lachend und halb weinend meine Mutter zu sehen. Aber nicht sie, sondern eine mir fremde Magd trat heraus. »Ach, Peggotty«, sagte ich traurig, »ist sie noch nicht wieder zu Hause?« »Ei, ja, Master Davy«, sagte Peggotty, »nur ein bisschen Geduld, Davy, und ich will dir etwas sagen.« Teils infolge ihrer Aufregung, teils infolge ihres natürlichen Ungeschicks machte Peggotty gar seltsame Manövers, um aus dem Wagen zu kommen, aber ich war zu verlegen und sozusagen verblüfft, um etwas darüber zu bemerken. Als sie endlich ausgestiegen war, fasste sie mich bei der Hand, führte mich immer noch ganz verwundert in die Küche und machte die Tür zu. »Peggotty«, sagte ich ganz erschrocken, »was ist denn?« »Nichts ist, du meine Güte, du lieber guter Davy«, antwortete sie und nahm eine recht muntere Miene an. »Etwas muss vorgefallen sein. Wo ist Mama?« »Wo Mama ist, Master Davy?« wiederholte Peggotty. »Ja, warum ist sie nicht an die Tür gekommen und weshalb sind wir hier hereingegangen? Ach, Peggotty!« Meine Augen waren voll Tränen und mir war, als ob ich umsinken sollte. »Mein Gott, das Kind«, rief Peggotty und fasste mich an, »was gibt's denn? Sprich, mein Goldsohn!« »Nicht tot? Nein? Ach, sie ist nicht tot, Peggotty?« Peggotty schrie mir ein außerordentlich heftiges Nein zu und setzte sich dann hin und fing an zu keuchen und sagte, ich hätte sie fürchterlich erschreckt. Um das wieder gut zu machen, fiel ich ihr um den Hals und stellte mich dann vor sie hin und sah sie in banger Erwartung an. »Ja, ja, ich hätt's dir eher sagen sollen«, sagte Peggotty, »aber ich fand keine Gelegenheit dazu. Ich hätte es eigentlich eher tun sollen, aber ich konnte mir nicht das Herz dazu nehmen.« »Nur weiter«, sagte ich, »noch mehr in Angst als vorher.« »Master Davy«, sagte Peggotty, während sie ihren Hut mit zitternden Händen aufknüpfte, »was meinst du? Du hast einen Papa bekommen.« Ich fuhr zusammen und wurde blass. Ein Etwas, ich weiß nicht was oder wie, das mit dem Grabe auf dem Kirchhof und dem Auferstehen des Toten zusammenhing, schien mich wie ein pestschwangerer Hauch zu treffen. »Einen neuen«, sagte Peggotty. »Einen neuen?« wiederholte ich. Peggotty schluckte, als ob ihr etwas im Halse stecken geblieben sei, reichte mir die Hand und sagte, »komm, du musst ihn sehen.« »Ich mag ihn nicht sehen.« »Und deine Mama«, sagte Peggotty. Ich widerstand nicht mehr und wir gingen sogleich nach dem Putzzimmer, wo sie mich verließ. An der einen Seite des Kamins saß meine Mutter, an der anderen Mr. Murdstone. Meine Mutter ließ ihre Arbeit aus der Hand sinken und stand rasch und, wie es mir schien, etwas verlegen auf. »Liebe Clara«, sagte Mr. Murdstone, »vergiss nicht, immer fasse dich. Nun, Davy, wie geht's?« Ich gab ihm die Hand. Nach einem augenblicklichen Zögern ging ich zu meiner Mutter und küsste sie. Sie erwiderte meinen Kuss, klopfte mich sanft auf den Rücken und nahm wieder ihre Arbeit zur Hand. Ich konnte sie nicht ansehen, ich konnte ihn nicht ansehen. Ich wusste bestimmt, dass er uns beide ansah, und ich ging ans Fenster und sah hinaus auf ein paar Sträucher, die ihre Köpfe in der Kälte hängen ließen. Sobald ich mich fortschleichen konnte, schlich ich die Treppe hinauf. Mein altes, liebes Schlafzimmer hatte eine andere Bestimmung erhalten, und ich musste weit hinten schlafen. Ich ging wieder hinab, um etwas zu finden, was ich gleich geblieben, so anders erschien mir alles, und ging auf den Hof hinaus. Aber hier konnte ich nicht bleiben, denn in dem leeren Hundestall war jetzt ein großer Hund mit einer tiefen Stimme und schwarzem Haar wie er. Und er wurde sehr grimmig bei meinem Anblick und zerrte an der Kette, um über mich herzufallen. Ende von Abschnitt 5. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 20. November 2024.